So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auch wieder Freitemennacht, 0800 220 5050, unsere Nummer. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort geht es los mit dem Michael. Michael ist 40 Jahre alt. Hallo Michael. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier mal durchkomme. Nun hat's geklappt. Ich verfolge die Sendung natürlich seit langem. Ja. Leider dieses Jahr Ende bei dir, aber gut, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich zu sagen habe. Ja, gerne. Und zwar habe ich eine Therapie gemacht gegen Alkohol und 2013 und einen kompletten Lebenswandel gemacht, die Stadt gewechselt von Hannover nach Duisburg. Mhm. Und was ich mir hätte niemals vorstellen können, weil ich damals leider nicht den geistigen Umfang hatte, Leute ein bisschen abzustempeln, die sich in der Therapie kennenlernen oder so. Wenn man Suchtprobleme hat, dann sich auf eine Partnerschaft einzugeben, ist für mich nicht so ganz richtig gewesen. Ist halt doch passiert, weil ich eine super Frau kennengelernt habe und Die hast du kennengelernt in der Therapie? Genau. Mhm. Ein Kind ist entstanden. Genau. Mhm. Und die wird jetzt im Mai 2 Jahre alt und ist auch alles wunderbar, nur kannte ich ein Krankheitsbild vorher nicht. Ich kannte drogenabhängige, alkoholkranke Leute. Ich kannte eine Sache nicht, das sind Borderliner. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Klar, Krankheitsbild, natürlich. Ich habe hier in der Sendung schon oft mit Borderline-erkrankten Menschen gesprochen. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weil Mutter meines Kindes sich jetzt prostituiert zu Hause. Da, wo meine Tochter sozusagen lebt. Und also sie arbeitet als Prostituierte? Ja, aber verheimlicht das an jeglicher Stelle. Sie belügt ihre Eltern, sie belügt, ich werde hingestellt als Säufer, obwohl ich trocken bin. Ja. Ja. Du hast sie 2013 kennengelernt. Ja. Hat sie da in der Zeit oder davor auch schon als Prostituierte gearbeitet? Ja, sie hat das schon mal getan. Ja. Hatte sie dir das gleich erzählt? Nein, das habe ich auch erst durch Nachfragen herausbekommen. Mhm. Aber relativ am Anfang eurer Beziehung hast du das dann erfahren? Ja. Wie hast du darauf reagiert? Das ist ja auch schon eine heftige Info, Weil ich das kenne. Ich kenne das von meiner eigenen Mutter. Die war auch Prostituierte. Die hat sich prostituiert, um übers Leben, sagen wir mal so, ist manchmal so im Leben. Warst du Geld als Frau und vielleicht alles nicht so gegeben. Warst du aufgrund dessen, dass du das kanntest, erschreckt oder warst du damit vertraut? Wegen meiner Mutter war ich erschreckt, weil wie sie es mir auch kommuniziert hat, ich bin gelernter Bankkaufmann, habe in einer Bank gearbeitet und nebenbei in einer Bar gearbeitet und sie hat mir das an der Bar lautstark mitgeteilt. Deine Mutter? Ja. Da warst du schon sehr, sehr erwachsen, als es dir erzählt hat. Richtig, da war ich so Mitte 20. Meine Frage bezog sich eigentlich darauf, als dann du das von der Freundin erfahren hast, von deiner Partnerin, zukünftigen Partnerin. Ja, das habe ich weggesteckt, weil ich kenne das aus meinem Leben. Ich verurteile ja nicht Prostituierte generell, das ist ein harter Job und nicht jedem liegt das. Aber wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat, dann verurteile ich ja den Menschen an sich nicht. Ist klar, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, ja okay, aber das möchte ich nicht, wenn wir zusammenkommen, dass du es weitermachst. Ja, das ist ja auch jetzt letztens das Problem gewesen, dass sie mir sogar angeboten hat im Dezember, das zu tun und das Geld zu teilen. Was zu tun? Ja, sich zu prostituieren. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr. Na Michael, meine Frage war gewesen, als sie dir das erzählt hat damals, da hättest du doch so, ich frage nur, hast du da sofort gesagt, okay, das ist die Vergangenheit, das akzeptiere ich, aber bitte nicht in Zukunft. Hast du so reagiert? Ja, habe ich. Und trotzdem macht sie es? Ja, jetzt, nach dieser ganzen Zeit überhaupt, es war ja die Schwangerschaft, die alles gut. Und erst seit einem Jahr ist das ja jetzt passiert, seit der Trennung. Und jetzt... seit der Trennung? Ja, dass sie jetzt so handhabt. Geld ist doch genug da, wenn man... Was meinst du mit Trennung? Na, letztes Jahr, wo sie sich getrennt hat von mir. Ach so, ihr seid gar nicht mehr zusammen im Moment? Nein. Ach so, das hast du nicht erzählt. Das war letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, war ich mit einer Woche bei meiner Mutter in Hannover, in der Heimatstadt, und zu Besuch. Und als ich wiederkomme, hat sie mir gesagt, sie hat mich betrogen. Und seitdem ist die Trennung da. Und So, ihr seid getrennt, da ist ein kleines Kind. Sie arbeitet als Prostituierte zu Hause. Ja. Und das Kind ist auch in der Wohnung, während sie arbeitet. Das war meine Sorge. Das war nach dem Gespräch Silvester jetzt so, dass ich gesagt habe, wo sie mir das erzählt, wo ich das rausgefunden habe, weil ich ihr Handy kontrolliert habe, hat sie das zugestanden. Zum einen hat sie gesagt, sie möchte nicht mehr leben im Moment. Also das sind auch so Dinge, mit denen ich nicht klarkomme. Aber auf der anderen Seite habe ich ihr gesagt, wenn du das wirklich machen willst, wir sind nicht zusammen, darf mich ja insofern nicht interessieren, ja, weil jeder kann ja machen, was er will. Mhm. Aber es geht mich doch was an, weil wir ein kleines Kind zusammen haben. Mhm. Und ich habe sie nur gebeten, es eben nicht in der Wohnung zu machen, wo meine Tochter lebt, weil da ist ihr Zuhause, das ist ein sicheres Zuhause. Aber dennoch macht sie es? Da bin ich mir nicht sicher, Domian. Ich habe ja auch keine Kontrollgewalt, oder ich will ja nicht als Stalker enden. Nur diese Sorge in mir, und das ist das, womit ich gerade kämpfe. Erstens, dass ich selber mit mir zu tun habe. Und wie ist denn die Sache mit dem Kind geregelt? Ja, nicht richtig geregelt, weil übers Jugendamt ging es ja letztens so, dass ich sozusagen 3-4 Tage die Charlotte habe und sie, nur sind da Unregelmäßigkeiten, und dadurch, was ich jetzt erfahren habe, weiß ich auch nicht mehr, wie ich da handhaben soll. Ich rufe beim Jugendamt an und die sagen mir, ja, einen Termin kriegen sie in 4 Wochen. Da sind Unregelmäßigkeiten, was heißt das? Ja, dass keine feste, geregelten Zeiten da sind. Ja. Das Sorgerecht habt ihr gemeinsam. Genau. Da müsste es ja ganz klar geregelt werden, wie oft du die Kleine siehst und wie das organisiert ist. Das müsste ja möglich sein. Ja, normalerweise schon, aber was soll ich denn machen, wenn ich zum Beispiel hier sie habe von Freitag bis Sonntag als Beispiel, und sie ruft dann an und sagt, ja, ich brauche noch, mir geht's schlecht, kannst du sie noch weiternehmen? Ich so, na klar, ich würde sie am liebsten die ganze Zeit bei mir haben. Ja. Und dann kriege ich per Nachrichten raus, dass nicht der Grund ist, dass es ihr schlecht geht, sondern dass sie da Männerbesuche hat und aus dem Grund mir sagt, ihr geht's schlecht. Also du kriegst Nachrichten, dass sie Männerbesuche zu Hause hat, also das heißt, dass sie zu Hause arbeitet. Von wem bekommst du diese Nachrichten? Domian, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich nicht ganz doof bin und leider hier auch die Möglichkeiten habe, ihre E-Mails zu kontrollieren und in ihr Handy geguckt habe und dass ich ab und zu da vorbeifahre. Ja, das ist die Wahrheit, ja. Weiß das Jugendamt, dass sie als Prostituierte arbeitet? Nein, bis jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil sie mich angezeigt hat letztens, weil ich rückfällig war mit Alkohol und hab ihr dann böse Nachrichten geschrieben, sagen wir mal auf Deutsch, ja. Du hast es wirklich gemacht? Bitte? Du hast ihr wirklich böse Nachrichten geschrieben? Ich hab sie beschimpft. Mit Worten, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, ja. Das ist natürlich ein Eigentor. Ich verstehe. Und deshalb hat sie dich angezeigt? Ja, sie ist zum Anwalt gegangen und hat eine Unterlassungsklage an mich gerichtet. Und Schmerzensgeld wegen Beleidigung und sowas verlangt jetzt. Und das droht mir auch, das wieder zu tun. Sie hat es jetzt nach Silvester zurückgenommen, aber... Hast du ihr denn auch gedroht, dass du die Behörden informierst, dass sie als Prostituierte arbeitet? Ja, letztes Wochenende habe ich das getan, ja. Wie reagiert sie darauf? Ja, sie reagiert damit wie ein Borderliner halt typisch, mit kompletten Zumachen, also dieses, was ich ja immer versucht habe, ein normales Gespräch noch zu führen, auch über die Eltern, ich komme an die nicht ran. Also Michael, das war natürlich äußerst ungeschickt und dumm, was du da gemacht hast. Dadurch, ja, absolut, dumm, Jan. Dadurch verschlechtern sich deine Karten, das ist klar. Ja, absolut. Aber darüber hinaus finde ich das schon eine sehr gewichtige Sache, wenn sie anschaffen geht und die Vermutung sogar besteht, dass das in der Wohnung passiert, während das Kind da ist. Ich finde, darüber muss das Jugendamt informiert werden. Ja, und das soll ich jetzt machen. Das kriege ich wieder eine Anzeige. Ne? Warum? Wegen? Ja, weil sie sich dann auf die Hinterbeine stellt und denkt, ich will ihr was Böses, um Gottes Willen. Kannst ich du das liebe denn, diese Frau immer noch. Kannst du das denn nachweisen, dass sie das macht? Ich meine, das musst du natürlich, sonst kannst du nicht irgendwie zum Jugendamt gehen und so eine schwerwiegende Beschuldigung aussprechen. Das würde ich auch niemals tun, wenn es nicht der Wahrheit entsprechen würde. Gut, aber du musst es natürlich auch beweisen können. Ja, und das kann ich leider aber nur durch diese, was ja eigentlich auch nicht rechtens ist, in die Mail zu gucken und so. Mhm. Ich würde mir an deiner Stelle in der Angelegenheit, wenn es irgendwie möglich ist, einen Rechtsbeistand holen. Das ist schon sehr, sehr kompliziert, damit du da jetzt nicht noch wieder einen Fehler machst. Und ja, das ist das einzige Problem, Domian, dass ich im Moment mehr Eigentore schieße als die Vernunft normalerweise. Genau, deswegen brauchst du eine gute Beratung an deiner Seite. Im absoluten Vordergrund steht natürlich das Kindeswohl. Das ist das Einzige, was mich interessiert, sonst hätte ich die längst abgehakt. Genau. So, und in diesem Sinne musst du jetzt agieren. Wir werden mal schauen, was wir dir noch an Ratschlägen an die Hand geben können. Das heißt, mein Psychologe, der Frank, ruft dich jetzt gleich mal an. Das wäre super. Der hat das Gespräch mitgehört und wer weiß, vielleicht hat er die einen oder andere Idee noch. Ich rate dir so spontan erstmal zu einem Rechtsbeistand, um das genau abzuklären. Und wenn es in irgendeiner Weise wirklich beweisbar ist, oder nicht in irgendeiner Weise, wenn es beweisbar ist, so schnell wie möglich das Jugendamt informieren und dann sieht man weiter. Jo. Lieber Michael, du legst bitte auf, Frank ruft dich gleich an und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Domian, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich deine Sendung schätze und Frank, bist ein cooler Typ. Und danke, das finde ich sehr schade, dass du aufhörst, aber... Ein Satz noch. Ja. Du musst dich wirklich am Riemen reißen in Sachen Alkohol. Ja, ich weiß. Du weißt, du musst es für dein Kind auch tun. Ne? Ich weiß, wenn nicht für mich, für mein Kind, aber eigentlich auch für mich. Natürlich, auch für dich. Aber auch natürlich, sonst kannst du dir alles abschminken. Ich weiß. Ja, du weißt. Ich wollte es nur nochmal sagen. Das nee, ist absolut klar. Mir im Herzen. Wenn ich mir nicht helfe, kann ich keinem anderen helfen. So, genau. Das ist viel Glück, Michael. Ganz eindeutig, ja. Alles Gute. Tschüss. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Wir sind hier mit einer freien Themennacht und ihr könnt euch gerne melden. domian@wdr.de. Yvonne, 33. Guten Morgen, Yvonne. Morgen. Morgen, Yvonne. Weswegen rufst du an, Yvonne? Ich habe am 5.2., das wäre dann nächste Woche Freitag, eine Verhandlung. Mhm. Wegen Einfuhr von Crystal Meth nach Deutschland. Ja. Du hast diese Droge, eine sehr schlimme Droge. Ja. Du hast diese Droge eingeführt. Richtig. Von wo? Aus der Tschechei. Wie viel? 73 Gramm. Boah. Warum? 60% Reinheitsgehalt. Das heißt, du hast es eingeführt, um was dann damit zu machen? Für jemanden, also das waren nicht nur ich, sondern mein Freund und ich. Er hat es erworben da in der Tschechei auf dem Markt und ich bin gefahren. Für jemanden in unserem Umfeld, der das dann verkauft. Also agierst du oder hast du agiert als Zwischenhändlerin? Sozusagen. Sozusagen, ja. Du vertickerst das nicht persönlich? Nein. Wie teuer war das? Das, was wir da gekauft haben, also Einkaufswert war um die 1.300 Euro. Und Verkaufswert? Und Verkaufswert unterschiedlich. Es kam um die 90, 100 Euro. Mhm. Das waren 73 Gramm. Mhm. Hast du das zum ersten Mal gemacht? Wo wir erwischt worden sind? Nein, das war die dritte Fahrt. Nun ist das ja ein sehr schwerwiegendes Vergehen, das weißt du. Das weiß ich, ja. Warum machst du sowas? Wieso hast du sowas gemacht? Weil ich selber konsumiert habe. Folgt das zwangsläufig daraus? Erklär's mal. Weiß ich nicht, ob das zwangsläufig daraus erfolgt. Man kommt durch den Konsum halt in gewisse Kreise, man lernt Leute kennen. Und weil das an sich ja auch immer eine sehr finanzielle Sache ist, da es nun mal dieser Konsum sehr teuer ist, versucht man natürlich irgendwo Geld zu sparen, Einsparungen zu machen, ja. Klingt doof, ist aber so. Wie viel Geld hättest du an dieser letzten besagten Fahrt verdient? Geld, also im wörtlichen Sinne gar nicht, sondern Stoff. Ach so. Das heißt, du hättest es nur abgegeben und dafür hättest du so und so viel Gramm umsonst bekommen. Richtig. Wie viel Gramm umsonst? 5 bis 10 Gramm. Wie ist es genau aufgeflogen? Wir sind in die Tschechei gefahren. Mein Freund hat es da gekauft und sind dann auf nach der Grenze, deutsche Seite, in Hof war das, glaube ich, oder kurz vor Hof, angehalten worden von Zivilpolizisten oder von einem Zivilfahrzeug. Mhm. Und ja, so ist das Ganze dann aufgeflogen. Das heißt, die hatten euch wahrscheinlich schon im Visier? Gehe ich mal von aus, also ja. Wie wir die Grenze überquert haben. Und da das Nummernschild mit Sicherheit auch Fragen aufgeworfen hat, warum wir so weit gefahren sind. Und was für ein Nummernschild hattet ihr? Brandenburg. Ach so. Mhm. Hof liegt in Bayern. Richtig. Mhm. Bei den anderen beiden Malen hast du auch nichts verdient und nur sozusagen Naturalien bekommen. Richtig. Mhm. Wie sieht deine Sucht denn zurzeit aus? Im Moment ist es so, dass ich ich saß ja in Untersuchungshaft, 3 Monate vom 30.06. bis zum 3.10. Mhm. Bis zur Verhaftung habe ich noch regelmäßig, also täglich konsumiert. Mhm. Bin jetzt seit einem halben Jahr sauber. Wie hast du das geschafft? Gute Frage. Ich habe eine Haftprüfung gehabt. Aufgrund dieser Haftprüfung bin ich jetzt erstmal bis auf Weiteres bis zum Verhandlungstermin entlassen worden. Mhm. Habe natürlich Auflagen bekommen von der Staatsanwaltschaft. Sprich, ich muss mich 3-mal die Woche bei der Polizei melden. Ich habe 1-mal die Woche bei der Polizei einen Drogentest. Ach so. Ich muss zur Drogenberatung und so weiter und so fort. Und ich denke, beziehungsweise für mich stellt sich die Frage, lasse ich die Finger davon, weil mir die Staatsanwaltschaft und halt jetzt auch noch die Verhandlung im Nacken sitzt? Mhm. Oder lasse ich es, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut? Und schon allein, weil ich mir diese Frage stelle, weiß ich, dass ich noch nicht überm Berg bin. Glaube ich auch. Ich glaube auch, wenn du jetzt ganz frei wärst, dann weiß ich nicht, wie du dich verhalten würdest. Ja. Wie lange bist du schon süchtig? Insgesamt circa 2 Jahre. Mhm. Und dass es so extrem beziehungsweise dann schon täglich ist, dieser tägliche Konsum 1,5. 2 Jahre Crystal Meth. Ja. Nun, alles, was man darüber liest und von Betroffenen erzählt bekommt, ist gruselig. Es klingt so, als wäre es wirklich eine sehr, sehr schlimme Droge. Welche Spuren hat diese Droge bei dir hinterlassen? Spuren in dem Sinne körperlich jetzt nicht großartig, aber ich denke, das kommt auch auf die Person selbst an. was immer ein Zeichen dafür ist, so gerade dieser körperliche Verfall, fängt bei den Zähnen an. Mhm. Das heißt, da siehst du es? Bei mir jetzt nicht so. Ich denke vielleicht auch, weil ich halt noch nicht so lange konsumiert habe. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich Stumpen im Mund habe oder schwarze Stellen oder so, das nicht. Aber ich habe halt viele Löcher in den Backenzähnen gehabt. Einen haben sie mir in der Haft gezogen, die anderen haben sie mir wieder zugemacht. Mhm. Ansonsten so habe ich eigentlich noch ein recht gutes Gebiss. Aber man hat es halt schon gemerkt in der Zeit des Konsums, dass das alles sehr porös ist. Oder auch das Gesicht, die Haut, wie sieht die aus? Normal. Normal. Normal. Und, aber ich habe halt auch Leute in der Zeit kennengelernt, die schon über 15, 17 Jahre konsumieren. Und da sieht man das schon. Obwohl ich sagen muss, es ist nicht zu vergleichen, das Crystal hier mit dem, was man aus Amerika kennt. Aus den Dokus oder aus den Filmen oder Serien oder was auch immer. Das da ist wesentlich aggressiver als das hier. Mhm. Merkst du psychisch Schäden? Jein. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt, seitdem ich abstinent bin, nennen wir es mal so, Probleme habe oder unsicher bin, Aufmerksamkeitsdefizite habe, Konzentrationsschwierigkeiten. Verstehe, ja. Nun ist es ja sehr schwierig, aus fast jeder Sucht herauszukommen. Wie ist dir das jetzt gelungen? Du hast die Staatsanwaltschaft im Nacken, okay, das ist der formale Grund, aber wie ist dir das körperlich gelungen, psychisch gelungen, davon wegzukommen? Wie hast du das erlebt? Also körperliche, wie soll ich das nennen, eine körperliche Abhängigkeit ist bei Christian nicht so gegeben wie jetzt beispielsweise bei Heroin. Also ist das vergleichbar mit Kokain? Genau, das ist, Crystal ist halt wirklich mehr die Psyche. Und es gibt ja auch viele Varianten, warum Menschen konsumieren. Ich weiß mittlerweile, warum ich das getan habe. Also ich bin über 30. Ich habe das nicht gemacht, weil ich wenig Selbstbewusstsein habe oder so. Das ist es nicht. Sondern diese Droge, die stumpft ab, die lässt einen gefühlskalt werden. Man kann den Kopf ausschalten. Und warum hast du sie denn dann genommen? Was wolltest du denn ausschalten? Ich habe noch sehr stark mit meiner Vergangenheit zu kämpfen. Ich habe zwei Kinder, 12 und 14. Und mein großer Sohn ist aus einer Vergewaltigung entstanden. Von meinem damaligen Stiefvater. Und seit circa 4 Jahren habe ich angefangen, das Thema aufzumachen. Und darüber zu reden, einfach weil wir familiäre Probleme hatten und ich und mein Sohn da stark belastet waren. Weiß der Junge, dass er aus einer Vergewaltigung? Nein. Was für ein Verhältnis hast du zu dem Jungen? Ein sehr enges, sehr intensives. Das heißt, da war keine Ablehnung, kein Hass auf das Kind? Nicht. Das ist mein Engel, aber genau das ist das Problem. Ich kann bei meinem Großen, ich kann bei ihm nicht konsequent sein. Ich habe in vielen Sachen, was mir auch bewusst ist, verzogen, sagen wir es mal so. Einfach auch, weil ich immer dieses Gefühl habe, ich muss an dem Kind was gut machen. Und der zweite Junge, der 12-Jährige? Der ist ganz normal. Also, wo leben die Jungs? Im Moment in einer Jugend-WG vom Jugendamt. Aufgrund meiner U-Haft. Byron, was für ein Wahnsinn du da gemacht hast. Du riskierst deine Freiheit für so einen Dreck und hast auch noch zwei Kinder, die du liebst. Die wissen jetzt, was los ist, oder? Ja, das war das eigentlich ist das Schlimmste gewesen. Meinen Kindern in in die Augen zu sehen, weil die haben auch Fragen, seitdem ich wieder da bin. Mhm. Wo warst du? Warum warst du da? Warum hast du das gemacht? Indirekt dann auch, ob ich nicht an sie gedacht habe dabei oder wie auch immer. Mhm. Und das sich dem zu stellen, auch das Gespräch mit meinen Großeltern, das waren alles so Dinge, vor denen hatte ich mehr Angst als vor der Verhandlung, die jetzt ansteht. Was glaubst du, welche Strafe dir droht? Da ich in dem Fall nicht als Hauptangeklagte gelte, hat mein Anwalt und ich auch in keinster Weise vorbestraft bin oder irgendwie straffällig auffällig war, sieht mein Anwalt da ziemlich gute Chancen, dass ich mit einer stationären Therapie. So, Yvonne, das finde ich jetzt das finde ich eine gute Nachricht. Weißt du, wir alle wissen, dass alle Menschen in ihrem Leben Fehler machen, manche machen große Fehler. Du hast jetzt auch einen großen Fehler gemacht, der ist auch erklärbar mit deiner Vergangenheit. Da sind ja wahrscheinlich noch viele dramatische Dinge zu erzählen, die wir gar nicht jetzt hier schaffen zu berichten. Insofern, jeder Mensch macht Fehler und das sind deine Fehler. Aber die Kunst ist dann, was heißt die Kunst? Wenn man das eingesehen hat, dass man einen Fehler gemacht hat, dann muss man sofort das Ruder rumreißen und nach vorne schauen und versuchen, alles richtig zu machen. Ja, aber das ist genau das Schwere an der Situation, weil ich habe mich für diese Therapie entschieden. Ich habe mich auch für eine Klinik entschieden, die auch auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Da gibt es eine in Mecklenburg, die AHG-Klinik ist es. Und die ist auch gerade speziell für Traumatherapie, Vergangenheitsbewältigung. Aber das ist doch ein guter Schritt. Ja, und das war halt alles so, was einem wirklich Angst macht. Dann das Misstrauen, was einem entgegengebracht wird von den Angehörigen, was ich nachvollziehen kann. Keine Frage. Würde ich nicht anders machen, aber das sind halt echt Hürden, die ganz schön hoch liegen. Liebe Yvonne, ich sehe gerade, dass wir uns jetzt schon hier sehr lange unterhalten und wir gerade unseren Zeitrahmen etwas schon heftig überschritten haben. Ich möchte dich nur animieren, wirklich deine ganze Kraft, die du hast, jetzt in diese Therapie zu setzen. Dass du wirklich davon wegkommst, von der Sucht, dass du wirklich auf einen sauberen Weg kommst, dass du es für deine Kinder machst und letztendlich auch für dich machst. Du bist eine junge Frau. Und dass dieser dunkle Teil deiner Vergangenheit damit überwunden wird. Wie gesagt, jeder macht Fehler, aber jeder kann es auch wieder gut machen. Mach es gut. Mach es für dein Leben gut und mach es für deine Kinder gut. Ich glaube, dass dann deine Kinder irgendwann auch das dir verzeihen können, dass es so gekommen ist. Ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du noch ein paar Worte mit dem Frank sprichst, meinem Psychologen. Einverstanden? Ja. Gut. Dann drücke ich dir die Daumen. Wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du das schaffst. Dankeschön. Alles Gute, Yvonne. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Birgit. Birgit ist 59. Guten Morgen, Birgit. Ja, hallo. Hallo, Birgit. Ja, Birgit. Ich bin mal durchgekommen. Das ist ja mal schön. Was ist los? Ich bin eigentlich in einem sehr großen Zwiespalt. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll mit einer Sache. Und zwar, ich habe 1972 einen Sohn bekommen. Und 1973 hat mein Vater den, da ich minderjährig war, Adoption freigegeben. Wo ich sehr drunter gelitten habe, muss ich sagen, mit Selbstmordversuch und allem drum dran. Damit ich nicht rechnen muss, wie alt warst du, als der Junge geboren wurde? Ich war 15, wurde gerade 16. Und ein Jahr ist der Junge dann bei dir geblieben? Nein, drei Monate. Drei Monate. Knapp vier Monate war er bei mir. Und dann kam mein Vater und vom Jugendamt jemand und die meinten dann, dass der Junge eben in eine Familie sollte, damit ich eine Lehre machen könnte und damit ich dann dem Kind auch was bieten könnte. Und ja, dann sind die mit mir zum Jugendamt, weil ich das eben gedacht habe, ja gut, okay, ich habe im Heim gelebt, muss ich dabei sagen. Und dann sind wir zum Jugendamt und dann hat er mir das auch nochmal so gesagt, ja, das Kind kommt in eine Familie und dann kannst du eine Ausbildung machen und dann kannst du ja mal für Kinder sorgen und, ja. und. Aber nochmal zur Klärung die Frage. Du hast zu der Zeit im Heim gelebt. Ja. Aber du hast gerade von deinem Vater gesprochen. Ja, und mein Vater war immer auf Montage, der war immer nur zwischendurch zu Hause. Mhm. Und meine Mama war leider Alkoholikerin. Ach so. Und ich bin. Und ja, das heißt, du hast im Heim gelebt, aber dennoch immer Kontakt zum Vater gehabt und der hat dann bestimmt. Nee, so der ist nur gekommen wegen dieser Sache. Ach, der ist nur wegen dieser Sache gekommen? Mhm, ja, ja. Ich bin immer abgehauen, das muss ich dabei sagen, dadurch, dass wir eine ganz verzwickte Familienfehde hatten, sage ich jetzt einfach mal, war ich immer von zu Hause abgehauen und bin dann, wo ich schwanger war, in diesem Heim gelandet. Und da konnte der Vater, obwohl er sich sonst nicht um dich gekümmert hat, konnte er dann... Ja, der hatte Sorgerecht. So, wie ging es denn weiter? Ja, dann waren wir am Jugendamt und dann legten die mir da Papiere vor, die ich dann auch lesen wollte. Und dann sagte mein Vater, da brauchst du nicht lesen, das habe ich schon alles durchgelesen, unterschreibe und dann ist gut. Mhm. Ja, ich war leider naiv, habe unterschrieben. Was man auch gar nicht dir ankreiden kann, du warst eine junge Frau im Stress und im Schock. Ja. Ich habe unterschrieben und bin dann... Mein Vater hat sich dann auch draußen direkt von mir verabschiedet, ist wieder nach Italien gefahren, wo er auf Montage gearbeitet hat. Mhm. Meine Mutter war auch dabei, die ist dann noch mit mir zurück ins Heim, weil meine Eltern haben sich getrennt gehabt. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mutter wieder ins Heim zurück und dann war mein Kind weg. Was hast du denn? Ich konnte mich nicht verabschieden, konnte nichts machen. Was ja schon sehr schlimm ist. Du hattest ja schon eine Beziehung zu dem Kind aufgebaut. Es war ja, selbstverständlich. Natürlich. Na, also, ja. Was genau hast du da unterschrieben? Eine Adoption. Dass du damit einverstanden bist und dass das Sache Kind zur Adoption freigegeben wird, ja. Hast du das Kind seit... Das habe ich erfahren 8 Wochen nach der Unterschrift. Die haben mich 8 Wochen... Ich habe also immer gefragt, ich wollte meinen Sohn sehen und da haben die immer gesagt, der muss sich erstmal in der Familie einleben und meine Mutter hat mich in dieser Zeit nicht besucht. Sie hat immer gesagt, sie wäre krank, weil sie das nicht konnte. Ihr tat das also wohl auch wahnsinnig weh. Ne? Aber sie musste sich meinem Vater fügen, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und ja, dann nach 8 Wochen habe ich dann auch, also ich habe immer gefragt, nach 8 Wochen auch wieder. Und wir hatten so eine furchtbare Oberin, nannte sich das da in diesem Heim. Mhm. Und dann bin ich zu der rein, ich sage, ich will zu meinem Sohn, ich möchte den endlich mal sehen und so. Ne? Und da hat sie nur gesagt, du hast keinen Sohn mehr, der ist adoptiert worden. Hast du diesen Jungen später gesehen? Wann später? Hast du ihn bis heute gesehen? Nein. Nein, du hast ihn seitdem... Ich weiß, wo er ist. Das habe ich rausgekriegt alles. Und dieser Junge ist ja jetzt auch schon ein erwachsener Mann. Der wird 44. Sehr erwachsener Mann. Hat der sich denn mal darum bemüht, dich zu finden? Nein. Ich habe also alles in Bewegung gesetzt, habe Adoptionsforum im Internet und so. Und seine Adoptivschwester, die auch adoptiert wurde von demselben Ehepaar, hat sich bei mir gemeldet. Und hat mir einiges erzählt von meinem Sohn. Und es war dann einfach, dass ich durch Zufall rausgekriegt habe, wie dieses Mädel mit Familienname hieß. Aber das ist ja sonderbar. Dadurch, da wird noch ein Kind adoptiert. Ein wildfremdes Kind. Und dieses Kind nimmt Kontakt zu dir auf. Ja, weil sie wusste, dass mein Sohn eben den Familienname hatte. Ja, wie alt war dein Sohn und das Mädchen, als das Mädchen Kontakt aufgenommen hat? So ungefähr? In den 90er, also 95 ach so, war das. Achso, da waren es auch schon 95, 97 rum irgendwie so in der Richtung. Das heißt, er weiß, wer du bist und wo du wohnst. Ja, ich habe ihm auch schon ganz viele Briefe geschrieben. So. Ich habe schon alles gemacht. Ich schicke jedes Jahr zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu allem drum und dran schicke ich wirklich E-Mails, weil ich habe wohl auch eine Adresse, aber ich weiß nicht, ob die Briefe dann aufgemacht werden. Und es kommt nicht zurück? Nein. Nein. Hast du denn mit der Frau, mit dieser Schwester, mit der Stiefschwester, hast du da näheren Kontakt gehabt? Nein, wir haben zwischendurch mal telefoniert, aber dann hat er das wohl rausgekriegt oder so, ist das irgendwann abgebrochen. Mhm. Dann habe ich rausgekriegt, wo er wohnt und dann habe ich gesehen, dass er eine Freundin hat. Mhm. Ja, und ich bin ja nicht dumm, also gesucht, ne? Internet ist ja nun mal groß. Mhm. habe sie auch gefunden, habe sie angeschrieben. Sie hat mir auch Bilder geschickt von ihm und von meinem Enkelkind. Ich habe also auch ein Enkelkind mit ihm. Ja, aber ich habe, wie gesagt, die Adresse. Und mein Zwiespalt ist jetzt einfach, soll ich einfach hingehen oder soll ich lassen? Er ist ein angesehener Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, ob es darum auch geht, eben, er ist Rechtsanwalt, wie gesagt, und auch in einer sehr angesehenen Kanzlei. Aber dann, das sollte ja kein Grund für ihn sein, keinen Kontakt zu seiner Mutter aufzunehmen. Das ist ja, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Aber es gibt dann noch eine Sache, und zwar, ich habe ihm geschrieben, ich lebe lesbisch. Und ich habe ihm alles geschrieben von mir, also ich habe auch nicht gelogen oder sonst irgendwas, ich habe alles offen und ehrlich geschrieben. Und dass ich auch nur eine kleine Rente habe und einen Zuschuss vom Amt bekomme und. Achso, du meinst, er könnte Angst haben, dass er was bezahlen soll? Dass er was bezahlen soll oder was, ich weiß nicht. Also, aber du bist sicher, dass diese Post, das ist ja nun sehr viel, was du gerade erzählt hast, dass das auch wirklich angekommen ist? Bei ihm. Ja, ich weiß das durch seine Freundin, dass der Brief angekommen ist. Ah, ja. Der hat ihn auch mit in seinem Zimmer genommen. Das weiß ich auch. Ob er ihn gelesen hat, weiß ich nicht. Birgit, ich würde da nicht hingehen. Nee, ne? Nee. Das muss, also was willst du denn noch mehr machen an Signalen aussenden? Mehr kannst du gar nicht machen. Wenn er als erwachsener Mann, als Rechtsanwalt sich so verhält, wie er sich verhält, heißt das ja im Klartext, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Ja. So schlimm das für dich ist, aber es ist so. Und wenn du jetzt da vor der Tür stehst, ich finde das zu nah, damit überrumpelst du ihn zu sehr. Du findest also auch, dass an für sich er den ersten Schritt jetzt machen muss. Unbedingt. Den ersten Schritt hast du ja gemacht, er muss den zweiten machen. Ja, den nächsten Schritt. Ja, den nächsten Schritt, ja, finde ich schon. So. Belastet natürlich wahnsinnig. Ne? Finde ich auch. Ich kann ihn auch nicht verstehen, dass er nicht seine Mutter kennenlernen will. Macht mich irre, ne? Vor allem meine Tochter sagt auch immer, Mama, was ist? Ne? Warum meldet er sich nicht? Und. Achso, du hast ihn später noch eine Tochter bekommen. Ich habe nach anderthalb Jahren noch eine Tochter gekriegt. Mit der habe ich mich dann noch, Gott weiß wie lange, versteckt, bis dass ich volljährig war, weil ich Angst hatte, man nimmt mir mein Kind an. Ich verstehe, nach der Erfahrung, ja. Birgit, ich würde nichts machen. Ja, gut. Lass die Zeit mal arbeiten. Vielleicht besinnt er sich ja, dass er auch doch denkt, ich möchte meine Mutter kennenlernen. Aber du hast schon genug getan. Ja, ich hoffe es auch immer wieder. Ne? Nur es war mir jetzt einfach mal wichtig, auch mal eine Meinung zu hören. Und ich gucke deine Sendung immer und das ist einfach belastet. Ne? Also man ist immer wieder. Ne? Ich glaube das. Aber ich glaube, du kannst nichts weitermachen zunächst. Na gut. Nee, liebe Birgit, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch alles. Dankeschön, Gute. Tschüss, und Birgit. Danke, ne? Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.38 Uhr. Hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, das hat mir das Leben gerettet. Und ich möchte sehr gerne morgen mit Leuten sprechen, die einmal in Lebensgefahr waren und dann aber gerettet worden sind. Zum Beispiel durch eine Organspende, durch einen sehr mutigen Menschen vielleicht, durch eine spezielle Heilmethode, vielleicht durch einen Arzt. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel der Glaube an Gott einem das Leben gerettet hat. Vielleicht trifft das auf euch zu. Oder vielleicht wart ihr einmal in einer Situation, dass ihr kurz vor der Selbsttötung habt gestanden und jemand hat euch gerettet, davon abgehalten. Also, und ich möchte natürlich auch gerne mit den Lebensrettern sprechen, mit denen, die aktiv waren, die das dann bewerkstelligt und verursacht haben. Also, das hat mir das Leben gerettet. Unser Thema morgen. Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Aber wie immer, morgen sind ab 0 Uhr die Leitungen geschaltet. Jetzt geht's weiter mit der Feinthemennacht und hier ist Jan. Jan ist 23. Hallo Jan. Guten Abend, hallo. Hallo Jan. Um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Also, ich spiele jetzt schon seit 7 Jahren Automaten. Seit 7 Jahren schon? Seit 7 Jahren, ja. Also ich habe mit 16 angefangen, beziehungsweise erst klein. Mhm. Und dann wird das immer größer und größer. Wie viel spielst du? Wie oft? Wie viele Stunden am Tag? 4. 4 Stunden? Mit Analysen von Sportwetten etc. Bitte? 4 Stunden mit Analysen von Sportwetten. Ich mache ja auch nur Sportwetten. Ach so. Arbeitest du auch nebenher noch was? Ja, hauptberuflich arbeite ich. Das mache ich nur so zum Neben. Was arbeitest du? Dienst oder halt als Sucht. Ja, was arbeitest du? Ich arbeite in der Textilbranche und bin Schichtführer. Mhm. Wie viel Geld gibst du denn im Monat für das Spielen aus? Ich sag mal so im Schnitt so 1200 bis 1500 Euro. Verdienst du so viel, dass das geht? Ja, ich verdiene nicht schlecht, sage ich mal so, mit Miete. Aber natürlich habe ich natürlich auch so Monate, wo ich im Endeffekt nichts weglegen kann oder wo nichts übrig bleibt, ne? Mhm. Wo ich mir Geld leihen muss. Genau, das ist ein gutes Stichwort, wo du dir Geld leihen musst. Hast du schon Schulden angehäuft in diesen 7 Jahren? Ja, Schulden über Bankinstitute nicht, aber durch Freunde, Verwandte etc. So über den Daumen gepeilt, wenn du alles zusammenrechnest, wie viel sind's ungefähr? Wie viele? Nee, wie viele Schulden das sind. Wie hoch die Schulden sind. Ja, ungefähr 11.000, 12.000 Euro. Das ist eine Stange Geld, ne? Das ist eine Stange Geld, ja. Mhm. Kleinwort, ne? Mhm. Wer weiß davon, dass du das machst? So, eigentlich weiß das keiner. Beziehungsweise meine Freunde wissen, dass ich ab und zu mal Spiele oder Sportwetten mache. Mhm. Aber da mache ich eher so kleine Scheine mit 5 Euro Einsatz, mhm, um dem zu zeigen. Aber natürlich mache ich auch Scheine, wo ich dann 100 Euro auf diese gleichen Spiele setze. Mhm. Hast du eine Freundin zurzeit? Ja. Ja? Ja. Und die weiß es auch nicht? Die weiß auch nichts davon, nein. Was erzählst du dir, wenn du fast jeden Tag 4 Stunden spielst? Wir wohnen nicht zusammen. Also ich bin ja noch relativ jung und da wohnt man nicht zusammen. Da kann man das besser kaschieren und verheimlichen. Richtig, richtig. Dann sage ich, bin bei Freunden im Fitnessstudio etc. Mhm. Stelle ich mir sehr einsam vor, dein Leben. Du bist ja mit deiner Sucht ganz alleine. Ja. Ist es für dich mittlerweile wirklich eine Sucht? Ja, das ist eine Sucht, das ist immer dieser Nervenkitzel, ne? Natürlich nach einem hohen Gewinn. Mhm. Ne, ob Automaten oder Fußballwetten etc. Ja. Was war denn bisher dein höchster Gewinn? 14.000 Euro. Aber, wie das eben so geht bei den Spielen, dann ist es irgendwann wieder weg, das Geld, und du hast über 10.000 Euro Schulden. Ja, es also kommt und geht. Mit dem Geld bin ich dann in Urlaub gefahren, letztes Jahr 3-mal. Mhm. In Kroatien oder auf Kroatien in Split. Dann war ich auf Gran Canaria, also Urlaube habe ich gemacht, lange Zeit. Mhm. Was hast du denn, Jan, schon unternommen, um von der Sucht wegzukommen? So, ehrlich gesagt, noch nicht großartig viel. Ich habe das meinem besten Freund anvertraut, der sorgt auch nicht um mich, der ruft mich häufig an, aber natürlich lüge ich den dann an und sage, nein, nein, ich bin nicht spielen oder ich war noch nicht spielen. Aber der Freund weiß auch die Ausmaße nicht. Er weiß die Ausmaße nicht. Er hat zwar gehört oder geahnt, weil wir zusammen arbeiten auch, mhm, über Sehbekannte, dass ich so häufig da bin, aber dann habe ich das auch verneint. Mhm. So kann es ja nicht weitergehen. Nein, und ich möchte eigentlich auch nicht weiter so weitergehen, ne, weil das strapaziert schon meine Nerven. Ne. Ich habe auch häufig dann, dass ich nachts nicht gut schlafen kann. Mm-hmm. Und die Gefahr besteht ja, dass du immer weiter in die Schuldenfalle gerätst. Und wenn man in einer Sucht ist, ist quasi jeder Monat schlimm, weil jeder Monat macht einen noch mehr abhängig. Richtig, richtig. Fast egal, in welcher Sucht man steckt. Ob es eine Spielsucht ist oder ob es eine Drogensucht ist. Ja, ich würde sogar schon sagen, Spielsucht ist kostenintensiver als die Drogensucht. Also, das heißt, es muss jetzt was geschehen, Jan. Ja. Und zwar ganz schnell. Ich höre jetzt daraus, wie du das schilderst, dass du auch bereit bist, etwas zu unternehmen. Ja, klar, natürlich. Also der nächste Schritt wäre, zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen. Oder direkt zu einem Therapeuten. Du weißt, dass man das wirklich als Sucht behandeln kann und es zahlreiche Therapien dafür auch gibt, um da rauszukommen. Ja. Also ich habe mal über so eine Hypnose nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Sollte wohl auch was bei mir mit den Zigaretten aufhören. Aber ich weiß nicht, ob das mehr Schein als Sein ist. Ne? Ja, also da gilt es jetzt erstmal, sich richtig ordentlich beraten zu lassen, Jan. Und dann die entsprechenden Maßnahmen auch einzuleiten. Ja. Also ich möchte, dass dich mein Psychologe jetzt berät, was konkret du am besten machen könntest, welche Therapieform, wie ja. man, wie und wie oft, dass du das schon mal weißt. Und dann bekommst du auch noch einige Adressen an die Hand. Und dann musst du es aber morgen, übermorgen, möglichst bald selbst organisieren. Ab morgen, sagen wir. Am besten ab morgen, ja. Am besten ab morgen, nicht irgendwie nächste Woche oder so. Nee. Wenn, dann muss jetzt die Entscheidung fallen. Und dann musst du den ersten Schritt, da kann dir keiner behelfen, den musst du alleine machen. Da musst du da hingehen, zu der Adresse, zu dem und dem Therapeuten. Und dann läuft die ganze Sache an. Ja, also ich will hoffen, dass das explodiert. Ne? Gut, Jan, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und der Frank ruft dich zurück. Ja. Und dann wünsche ich dir wirklich viel Glück und drück dir die Daumen, dass du schaffst. Ich bin eigentlich guter Dinge, weil ich spüre, dass du keinen Bock mehr hast darauf. Nein, natürlich, das glaubt mich auch, ne? Also meine Freunde, beziehungsweise, ja, ich melde mich nicht mehr so oft bei denen, die fragen mich auch schon inzwischen, was ist denn los mit dir? Und es gibt ja noch einen Gedanken, den haben wir gar nicht gerade so besprochen. Es ist ja auch sehr unaufrichtig deiner Freundin gegenüber, so ein großes Geheimnis mit dir herumzutragen. Ja, das stimmt. Das heißt, das ist auch eine ständige Spannung, in der du erlebst. Das muss alles ein Ende haben. Mhm. Gut, Jan, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank ruft dich gleich zurück. Okay, alles klar. Viel Glück. Alles Gute, Jan. Ebenso. Und mach mal weiter so die letzten Wochen. Ne? Die letzten Monate, genau. Tschüss. Ja, Monate. Ciao. So. Hier ist Wolfgang. Hallo Domian. Hallo Wolfgang. Ich komme gar nicht dazu, dein Alter zu nennen. 51. Bitte? Stimmt ich das? Ich bin 51 Jahre. Ja, das stimmt. Korrekt. Ist korrekt, ja. Ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass ich dich mal jetzt am Telefon habe. Und zwar, ich habe da ein kleines Problem. Bitte, erzähl. Und zwar geht es um Folgendes. Ich war schon mal 7 Jahre mit einer Vietnamesin verheiratet. Es geht um eine asiatische verheiratet. Du warst mal 7 Jahre mit einer Vietnamesin verheiratet. Ach, richtig korrekt. Mhm. Ja, und das war sehr glücklich, aber irgendwann haben wir uns sozusagen getrennt. Und da ich auf asiatische Frauen stehe, ne, habe ich mir dann gedacht, weil ich mit Deutsch nicht so zurechtkomme, habe ich mir gedacht, naja, dann nimmst du dir mal, beziehungsweise eine aus Philippinen. Da war ich in Urlaub und war in Manila und da habe ich jemanden kennengelernt. Mhm. Eine Prostituierte oder eine... Nein, aus der Familie, eine sehr arme, sehr ärmliche Familie. Ja. Ich muss also dazu sagen, ich bekomme eine gute Rente. Mit 51 Jahren ich kriege Rente wegen Vollerwerbsminderung. Ne? Und die ist nicht schlecht, die ist so gut. Mhm. So, jedenfalls bin ich immer hingeflogen und dann habe ich die kennengelernt, die Familie auch. Mhm. Da war eine Schwester noch dabei und so, ne? Und da habe ich dir einfach dann gesagt, auch dich mag ich. Wenn du nicht nach Deutschland kommst. Lass mich kurz fragen, wie hast du die denn kennengelernt? In der Kneipe? War im Urlaub, ja. Im Hotel, da war die angestellt. Ach so, okay, gut. Als, wie sagt man dann im Jargon? Also die haben die Betten sauber gemacht, sozusagen. Zimmermädchen. Mädchen, ja. Okay, gut. Und dann hast du ihr vorgeschlagen, das habe ich gerade nicht verstanden, ob sie nach Deutschland kommen will? Ja, dann so einfach war das ja nicht. Eine Philippini nach Deutschland zu bekommen, ist es nicht einfach. Wie lange kanntest du sie, als du das vorgeschlagen hast? Halbes Jahr, 6 Monate. So, also ich war ja rübergeflogen mal, zweimal im Jahr. Ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, doch, die magst du doch sehr gerne da, die möchtest du gerne nach Deutschland holen. Wie alt war denn die Frau damals? Ich bin ja 2 Jahre verheiratet mit der. Ich bin ja 2 Jahre mit der verheiratet, das ist ja das Problem. Und ich möchte sie am liebsten wieder zurückschicken. Weil mit der Vietnamesin damals war in Ordnung, aber die nervt mich. Die nervt mich voll. Das ist eine Klette. Moment mal, also erstmal die Frage, wie alt ist sie? Auf die Straße gehen alleine. Wie alt ist sie? Ist Ja, das ist 41, ich bin 51. Okay, gut, das wollte ich erstmal wissen, wie das, wie der Alter. Ah, das heißt, du bist jetzt mit ihr verheiratet und. Ja, ja. Und jetzt nervt sie dich. Sagen, ich muss ehrlich sein, mit den ganzen Übersetzungsklumpen anders, ne? Da habe ich 11.500 Euro bezahlt. Mit allen drum und dran. Mit was? Mit Übersetzungen. Ja, so einfach ist das nicht, der Philippinen nach Deutschland zu nehmen, ne, zu holen. Ja, aber du musst die Übersetzung machen. Vom Englischen. Ich verstehe schon, aber du, ich meine. Das Philippinische. Und dann muss das nach Manila geschickt werden, an die Botschaft. Ja, ja. Bekommt sie erst dann eine Einreisegenehmigung nach Deutschland. Ein Heiratsvisum nennt sich das dann, ne? Okay, jetzt wollen wir nicht so viel jammern. Das hast du ja alles gewollt. Du hast es alles gewollt und hast es auch forciert. Ja. So, und dann hast du die Frau sogar geheiratet. Ja. Und jetzt geht die Frau dir auf den Senkel. Weil sie so eine Kette ist. So, jetzt am liebsten hättest du sie wieder aus deinem Leben raus. Oder wie? Ich weiß ja nicht, wer ich, natürlich nervt mich das. Ich liebe sie ja. Aber was soll ich denn machen? Ich fahre mit meinem Motorrad weg, mit dem Moped weg, ne? Mit den Kumpels, ne? Sie hat Angst, auf dem Moped mitzufahren. Sie hat Angst, mit dem Auto mitzufahren. So, sie hat überall nur Angst. Aber was soll ich damit machen? Moment, ist dir das denn... Moment, lass mich doch mal was fragen. Eigertreffen, ne? Hallo, lass mich doch mal was fragen. Ist dir das denn nicht vor der Hochzeit aufgefallen, dass sie so ist? Wie denn? Weil wie soll ich denn sagen, hier in Deutschland, hier, jetzt gehst du mit zum Biker-Treffen. Das kann ich in den Philippinen nicht machen. Auf den Philippinen gibt es keine Biker. Als sie nach Deutschland gekommen ist, habt ihr da sofort geheiratet? Ja, innerhalb von 4 Wochen. Ja gut, ja. Aber da bist du auch selbst schuld. Wieso? Ich hab da sogar die Lederklamotten gekauft und alles in der Größe, was passt. Ist ja gut, aber wieso? Du bist schuld an der ganzen Sache. Wieso lässt du dich so auf eine Frau ein, die du im Prinzip gar nicht kennst? Ich kann es doch gut. Ich war ja schon zweimal auf den Philippinen, war zweimal in Manila. Das ist kein großes Kennen, um jemanden wirklich kennenzulernen. Vor allen Dingen jemanden, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, den musst du ja hier erstmal kennenlernen. Aber du hast ja gleich geheiratet. So. Ja, weil ich gedacht habe, wie damals die Vietnamesen. Gut. Ja, aber jeder Mensch ist ja nur anders. Das war ja super. Jeder Mensch ist ja nur anders. Und jede Frau auch. Was wäre denn jetzt, wenn du dich von der Frau... Ich weiß ja, guck mal, ich möchte ja nur, dass sie sich mal mit mir ins Auto setzt oder mit sich auf mein Moped setzt und zum Biker-Treffen mitfährt. Also sie trinkt ja nicht immer Alkohol. Ich würde ja gar nicht, dass die Alkohol trinkt. Trinkst du Alkohol? Ja, wenn ich am Biker-Treffen bin, natürlich. Ich habe da ein Zelt, nehme alles mit. Hast du heute auch Alkohol getrunken? Ja, jetzt gerade eben. Ja. Jetzt habe ich ja was getrunken, ne? Weil ich müde bin. Ich mag's doch schon. Was wäre denn, wenn du dich jetzt von der Frau scheiden lassen würdest? Was wäre dann? Ja. Andersrum. Ich hab's so geheiratet, ja, okay. Hast du meine Frage? Schwester nehmen, davon will ich auch eine Rede machen. Wolfgang, entweder unterhalten wir uns jetzt oder wir unterhalten uns. Die Frage war, was wäre, wenn du dich jetzt von der Frau scheiden lässt? In Deutschland geht das jetzt ja nicht so einfach. Ich kann ja nicht die Deutsch kann sie schon. Ich habe ja die Deutschkurse alles bezahlt. Hör mal, du redest von der Frau wie von so einem Stück Vieh irgendwie. Du redest überhaupt nicht respektvoll von dieser Frau. Und am liebsten würde ich jetzt die Schwester nehmen. Die ist mir irgendwie lieber. Wie gehst du denn an die Menschen ran? Sie hat mich damals angelogen. Sie hat ein Problem. Und ich habe extra gefragt, bist du gesund? Ich möchte eine gesunde Frau. Ja, ich möchte ein gesundes Pferd. So hört sich das an. Also willst du so sprechen. Und ich habe es auch gesehen. So, und dann jetzt stellt sich raus, sie ist gar nicht gesund. Da muss ich dann mit der zum Doktor, ja, zum Facharzt, Neurologie und da und hin und her. Ich schlage mal Folgendes vor. Du wirst erstmal nüchtern und dann melden wir uns morgen bei dir nochmal und dann ruft dich morgen meine Psychologin an. Und dann reden wir nochmal ganz in Klarheit darüber. So geht das nämlich nicht. Ich habe nur die Sorge, dass du auch, wenn du nicht betrunken bist, so despektierlich über die Frau sprichst, so herabschätzend. Und das finde ich sehr, sehr ärgerlich und stört mich sehr. Aber wir werden dich zurückrufen. So, Fabian, 19 Jahre. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen. Fabian, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Anliegen. Ich habe eine Freundin. Ja? Die ist schwanger im 5. Monat. Mhm. Aber das Kind gehört nicht mir. Oh, bist du sicher? Bin ich 1000% sicher, weil ich habe sie, wo sie im 2. Monat war, erst dann bin ich mit ihr zusammengekommen, so. Achso, sie ist schwanger geworden, als du noch gar nicht da warst. Nein, von ihr Ex-Freund. Die hat schon ein Kind von ihm. Aber ich bin jetzt mit ihr zusammengekommen. Das heißt, du bist 3 Monate erst mit der zusammen, oder wie? Nee, 2. Okay. Mhm. Ja. Und da, ich glaube, du hast den Ton von deinem Radio oder Fernsehen nicht ausgestellt. Kann das sein? Ton vom Radio, vom Fernsehen ausgestellt. Warten Sie kurz. Bitte ich darum. Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt ist deine Freundin schwanger von einem anderen Mann. Wie ist das für dich? Ja, ich finde das schon schlimm, weil ich habe immer die Angst, dass sie wieder zurück zu denen kommt oder sonstiges. Oder er sie schöne Augen macht, mhm, und sie dann wieder drauf reinfällt. Wie lange waren die beiden denn zusammen gewesen? 5 Jahre. 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, klar. Wie alt ist sie denn? 24. Ja. Besteht denn wirklich die Sorge, dass sie wieder zurückgeht, vielleicht zu ihm? Ja, eigentlich nicht, weil sie hasst ihn und sonstiges. Sie gibt auch gar keine Kompromisse mehr ein, auch wegen Jugendamt und alles, wegen Treffen und sonstiges. Ja klar, ist halt der Vater von dem Kind. Mhm. Und darf das Kind auch natürlich sehen. Mhm. Und natürlich habe ich auch die Angst, wenn die sich wieder sehen oder sonstiges oder er schöne Sachen sagt oder aber dass die wieder zusammenkommen. Ich meine, Fabian, so eine Sorge kann man ja immer haben, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass ihr eventuell wieder zum Ex geht oder zur Ex geht. Ja, klar. Wenn du aber so, wenn da gar nichts in der Luft liegt und du eigentlich gar keine Vermutungen hast, dass da noch irgendwie irgendwas ist zwischen den beiden, dann ist das, mhm, doch eher übertrieben, oder? Die Sorge. Ja, geht, weil sie ist schwanger zum Beispiel, ich hatte noch keine Kinder und sonst, ich weiß auch nicht so, ob ich damit klarkommen würde. Ja, lass uns mal darüber reden. Die Sorge habe ich. Du bist ein junger Kerl und wirst jetzt Vater, in Anführungszeichen. Wie gehst du damit um, wenn deine Freundin ein Kind bekommt, was nicht dein Kind ist? Wirst du dieses Kind akzeptieren können? Ja, darum habe ich auch Angst, weil ich finde, ich kann das erst herausfinden, wenn ein Kind da ist und ich mit dem Kind klarkomme oder nicht oder sonstiges. Natürlich liebe ich Kinder. Sie hat ja schon ein Kind, sagst du. Ja, klar. Damit komme ich ja klar. Ja. Nur da ist jetzt schon wieder das nächste Kind und da ist ja noch ein Säugling und alles. Mhm. Und er dann genauso aussieht wie der Vater, wie zum Beispiel das erste Kind. Mhm. Das sieht nämlich genauso aus wie der Vater. Mhm. Klar, und wenn die Freundin so eine Schwangerschaft ist, ja noch was anderes, wenn man die miterlebt, als wenn man zu jemandem kommt, die schon ein Kind hat. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Genau, das meine ich ja. Ja, genau. Ja, damit versuche ich gerade klarzukommen, ne? Davor habe ich Angst. Ja, verstehe ich. Aber wenn du sagst wirklich so aus vollem Herzen, eigentlich komme ich damit klar, dass das nicht mein Kind ist. Ja, sicher, weil steht ja nichts in Frage. Ich liebe Kinder und alles. Mhm. Natürlich ist das nicht mein Kind. Mhm. Natürlich würde ich auch noch gerne selber Kinder, mhm, haben. Vielleicht wird er auch irgendwann so sein. Ich weiß ja nicht. Mhm. Ich kann ja nicht, leider nicht in die Zukunft gucken. Aber ich muss dir erstmal sagen, ich finde es super, dass du dich auch auf deine Freundin eingelassen hast, obwohl sie schwanger ist von jemand anderem. Finde ich erstmal toll. Ja. Habe ich Respekt vor. Und ich glaube, Fabian, so wie du sprichst, habt ihr gute Chancen, dass das auch funktioniert. Lasst euch doch jetzt mal drauf ein. Es ist jetzt, wie es ist und versuche, das Beste draus zu machen. Und versuche auch, diese Angst aus dir rauszudrücken, dass sie eventuell nochmal mit dem anderen zusammenkommt. Dafür gibt es ja im Moment gar keine Indizien, dass das passieren könnte. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, das stimmt. Genau. Deshalb macht ihr da jetzt mal nicht so den Kopf. Wenn eure Liebe stark genug ist und deine, ja, Liebe stark genug ist zu deiner Freundin, glaube ich, dass das funktioniert. Da gibt es viele andere Beispiele, wo das auch geht. Ja, das stimmt. Fabian, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei, aber mehr könnte ich dir auch gar nicht sagen. Lass dich drauf ein. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. In der Technik, Moritz Güldenring. Morgen heißt unser Thema, das hat mir das Leben gerettet. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.